der fehlt, ist Harmonie. Harmonie in meinem Leben. Alles passt so recht nicht zusammen. Wenn der eine Ton in den anderen fällt und es stimmt, der Takt nicht. Und es stimmt, der Ton nicht. Was mir fehlt, ist Harmonie. Ist Harmonie in meinem Leben. Harmonie. Und die Töne nicht mehr sitzen, entsteht kein mehr Harmonie. Bis hinten passen, sonst können wir es direkt lassen, sonst macht das keinen Sinn. Wir sind doch alle aufgebaut, um uns anzuschauen, die rechte und linke Hälfte müssen gleich sein, müssen harmonieren. Sie müssen doch gleich sein, damit wir funktionieren. Das Metronom schlägt im Takt mit meinem Herz, mit meinem Herz. Das Metronom schlägt, egal wie schief auch die Töne sind. Egal wie schief auch die Töne sind, das Metronom schlägt wie die Uhr des Lebens. Es schlägt mal gerade, mal schief. Da müssen wir durch. Ooh. Alles wird gerade und wird schief. Alles wird schief und wird gerade. Alles ist nicht intakt. Du läufst aus dem Takt. Harmonie.